Meine Frau, Gelatine. Angenehm, Madame. Liebe, wir haben genommen, was man uns gnadenhalber zugewiesen hat. Ich könnte mir denken, dass es bei euch angenehmer riecht. Wie riecht's nach Fisch? Es ist ganz normal, meine Liebe. Schließlich bin ich die Frau des Chefs. Chef? Wovon? Leiter bringt seinen Freund noch zum Bahnhof. Doch dafür ist es bereits zu spät. Eleanor, Grace und der Matrose Jim nach der Gruft Draculas, während das Gewitter immer heftiger um das Schloss tobte. Schließlich neigte sich der Tag. Peter Priest stürmte die Treppe. Eleanor war verschwunden. Er rief nach ihr und eilte ihr nach, sobald er eine Antwort hörte. Wie rasend stürmte er durch das Schloss. Besser spät als gar nicht. Alles fertig? Seit ungefähr 2 Stunden.